Sones. Mambo Tijuana. Mambo La Cane. One step forward, one step back. Grab your partner and lay her back. Shuttle your places and give her grip. Gehackte Mambo. Mach a circle, mach a swish. Leg them tachlis auf den Tisch. Gib a sitz und gib a quiz. Gehackte Mambo. Mambo. Hiddle, diddle, Mambo. Mambo. Mambo. Tortillas, semillas und enchilates. Señoritas mit 40 gattes. Este malles und gib a malle. Gehackte Mambo. Servier Kugel, Carmen Fabrente, everybody quit. Mambo, little, little Mambo, Mambo, Mambo. Voll ihr Schwein, die Flor ist glitschig. You might fall down, verfallen dem Schmitschig. I love the Mambo, my favorite piece. Mi schockelt euch die Kischkes und mi brecht die Fies. Mi schien euch gequetscht. Hasta la Vance, hasta la Vance, le Dopp. Oh, los Castillos. Erster Wort, Castillos. Buenas noches, you all. Gotcha.